Die Zeitung Rodong Sinmun veröffentlichte am 3. Juni einen Beitrag von Kim Chol-myung unter dem Titel »Die Atomwaffe Koreas ist ein absolutes Symbol für den Schutz des Friedens und das Gedeihen der Nation«. Im Beitrag hieß es: »Der Atombesitz der DFRK ist ein unvermeidliches Ergebnis der atomaren Drohung durch die USA und ihrer feindseligen DFRK-Politik. Schon seit der Erscheinung der ersten Atomwaffe in der Welt blieb die DFRK bis heute ein Angriffsziel der Atomwaffen der USA und wurde von diesen ständig mit Atomwaffen bedroht. Die verruchte feindselige Korea-Politik der USA basiert auf ihrer Strategie für Herrschaft über Asien und Pazifik und ferner auf ihrer Weltherrschaftsstrategie. Die Atomwaffe Koreas gilt als ewiges wertvolles Schwert für den Schutz des Friedens. Die großen Länder, die sich für Atommächte ausgeben, sind heute durch die atomare Drohung durch die USA eingeschüchtert und brechen sogar ihre traditionellen Freundschaftsbeziehungen zur DFRK ab. Diese ernsthafte Tatsache von heute zeigt eindeutig, dass die einzige Kraft für die Verhütung der Atomkatastrophe auf der Koreanischen Halbinsel und die Erhaltung des Friedens in der Region eben die mächtige Militärkraft der DFRK mit den atomaren Streitkräften als Rückgrat ist. Die Atomwaffe Koreas ist ein absolutes Symbol für Würde und Kraft der DFRK und ein ewiges Unterpfand für das Gedeihen der Nation. Solange die Koreanische Halbinsel mit Atomwaffen bedroht wird, ist die Atomwaffe Koreas niemals aufzugeben. Es ist lebenswichtig für die Nation und ihre höchsten Interessen. Bis die USA und ihre Handlanger zur Vernunft kommen und eine richtige Wahl treffen, wird die DFRK die höchst präzisen Atomwaffen verschiedener Sorten und die nuklearen Angriffsmittel massenweise herstellen und die atomare Rüstungsindustrie des starken Landes von Paektusan solid festigen. Das ist der unerschütterliche Wille und der konsequente Standpunkt der DFRK.